Ich lese uns heute nur zwei Verse aus der Apostelgeschichte 14, und zwar das Geschehen, was Paulus und Barnabas in Lystra noch erdulden musste, um dann weiterzuziehen nach Derbe. Es kamen aber dahin Juden von Antiochien und Ikonion und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus, meinten, er wäre gestorben. Da ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und den anderen Tag ging er aus mit Barnabas gen Derbe. In keiner Stadt, wo das Evangelium verkündigt worden ist, ging es ohne Anfechtung ab. Wir können ganz salopp sagen, wie es manche Verkündiger auch so ausdrücken, wenn du keine Anfechtung mehr hast als Christ, solltest du dein Glaubensleben überdenken, ob es noch recht ist. Denn überall, wo Glaube gelebt wird, gibt es Anfechtung. Gibt es Verfolgung und gibt es sogar Tod. Aber Jesus Christus ist immer dabei. Und das ist das Tröstende. Gleich in welcher Situation wir uns befinden. In Antiochien predigte ja Paulus den dortigen Juden in der Synagoge, was Gott alles getan hat in der Vergangenheit und wie er sie wunderbar geführt hat bis in die Gegenwart und nun seine Verheißungen erfüllt hat, dass Jesus der Messias gekommen ist. Und forderte sie auf, an ihn zu glauben, damit sie losgelöst werden von dem Trachten zur Gerechtigkeit durch das Gesetz und einmünden in das Geschenk Gottes der Gnade. Und er mahnte sie, dass sie nicht dem Gerichtswort verfallen sollten, dass sie nicht Verächter werden sollten, wie es der Prophet ausgedrückt hatte, und ungläubig blieben über dem, was sie dort hörten. Viele wollten mehr davon erfahren, aber einige sannen darüber nach und wurden unwillig, denn an dem darauffolgenden Schabbat kamen noch mehr Menschen zusammen, solche, die auch nicht in die Synagoge gingen, und wollten das Wort Gottes hören von der Gnade. Und so wurden die, die sich nicht bekehren wollten, voll Neid widersprachen. Sie waren ja nicht mehr Mittelpunkt. Und wenn man nicht mehr Mittelpunkt ist, dann muss man was tun, damit man irgendwie da beachtet wird, indem man das andere schlecht macht. Und das taten sie und verfolgten Paulus und Barnabas. Sie gingen dann nach Ikonion und dort erlebten sie Gleiches. Einige glaubten, andere lehnten es ab, andere wieder verfolgten sie. Es kam ein großer Sturm unter ihnen, unter den Leuten auf. Es spaltete sich die Menge. Viele Juden schmähten Barnabas und Paulus und wollten sie steinigen. Als sie das bemerkten, verabschiedeten sie sich und gingen weiter nach Lystra. Und da geschah das große Wunder, dass ein von Geburt aus Gelähmter plötzlich gesund war, laufen konnte ohne Physiotherapie und alle waren verwundert. Was ist das möglich? Der Mann ist ja schon wieder gesund. Und dann konnte Paulus und Barnabas sagen, wer ihn gesund gemacht hat. Die Leute wollten sich denn oder sollten sich von ihrem Götzendienst bekehren. Allerdings war das nicht so einfach, die Gewohnheit im Fleisch zu besiegen. Was man immer gemacht hat, muss gut sein. Das machen wir weiter so. Das kennt man ja aus dem täglichen Leben, nicht? Das habe immer dieses Seifenpulver benutzt, das benutze ich weiter, auch wenn es 10 andere gibt, die vielleicht besser sind. Aber ich habe ja immer dasselbe benutzt. Wir sind sehr gewohnheitsmäßig angelegt in unserem Leben. Aber etliche bekehrten sich und ließen sich loslösen von dem Götzendienst. Aber wiederum waren etliche, die Paulus und Barnabas verfolgten, und sie gingen zu denen in die kleinen Gruppen, die mehr hören wollten vom Evangelium. Und dann lesen wir, dass sogar von Antiochien und Ikonion Leute kamen, die sind innerlich nicht zur Ruhe gekommen und wollten die Apostel steinigen und taten es auch, steinigten Paulus, schleiften ihn aus der Stadt heraus, nahmen an, jetzt ist er endlich tot. Und wir sind diesen lästigen Mahner los. Wir können daraus lernen, Gesetz ist immer gegen die Gnade. Nirgends ist der Machtkampf im Leben eines Menschen größer als dort, wo es um die verändernde Loslösung vom sündlichen Fleisch geht. Wenn das sündliche Fleisch verändert werden soll oder eine Ablösung erfahren soll von dem eigentlichen Leben des Glaubens, dann weigert es sich bis aufs Schärfste und geht dagegen an. Und das erleben wir ganz persönlich, aber das erleben wir nicht nur in uns, sondern auch durch Menschen um uns herum. Im Römer 6, Vers 23 steht deutlich, der Tod ist der Sünde Sold. Also, da wo die Sünde grassiert, grassiert der Tod. Und weil alle Menschen gesündigt haben, sind alle eigentlich todeswürdig. Und was der Tod, dessen Hüter der Satan ist, einmal in die Hand genommen hat, will er nicht mehr loslassen. Er will alle Menschen, die todeswürdig sind, unbedingt bei sich behalten. Er setzt alles dran, dass die nicht zum Leben durchdringen. Und so muss der zweite Teil dieses Verses in Römer 6 bekämpft werden. Wie heißt der zweite Teil? Er heißt, die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Das muss bekämpft werden. Der Tod ist der Sünde Sold, halten wir fest. Aber die Gabe Gottes, die Gnade, die wollen wir nicht zulassen. Die Hölle weigert sich, diese Botschaft in der Welt ausbreiten zu lassen. Er duldet lieber der Satan ein religiöses Leben, voller frommer Gefühle, auch Gefühle zum Guten und auch den Wunsch, Gutes zu tun. Das stört ihn überhaupt nicht. Es stört ihn aber die Veränderung des Menschen, wenn er vom Tod zum Leben kommen will. Alle Religionen, und das merken wir ja auch gerade im Islam, bekämpfen die Gnade, das Geschenk Gottes in Jesus Christus. Wir haben ja kürzlich sogar in den Medien gehört, dass in Asien sogar der Buddhismus gegen Kirchen aufgetreten ist. Das Gesetz muss immer die Gnade bekämpfen. Oder es kapituliert und sagt, wir nehmen auch die Gnade in Anspruch. Unsere Leistungen, die wir geben konnten und wollten, sind null und nichtig. Wir verlassen uns auf Gott in Jesus Christus. Aber wo das nicht gewollt wird, muss einfach die Gnade bekämpft werden. So wie wir das ja auch hören jetzt, sonderlich in den Asylheimen, wo eben islamistische Leute solche bekämpfen, von denen sie herauskriegen, dass sie Christen sind. Aus Syrien werden bekämpft. Man spielt das alles sehr runter, aber nach und nach sickert es durch, wie schwer es diese Leute haben. Wir müssen die Gnade bekämpfen, das darf nicht wahr sein. Wir sind die Macher unter dem Gesetz. Wir haben unsere Gebote, wir haben unsere Richtlinien und dem folgen wir nach. Ich habe vorhin gerade im Radio auch gehört, dass noch nie so viele Kirchen geschändet worden sind in Berlin wie im letzten Jahr. Besonders von den Rechtsextremen mit antisemitischen Parolen. Kirchen geschändet. Es nimmt zu. Es geht immer weiter. Christentum darf nicht sein. Es ist die Lehre von der Gnade. Und da ist kein Weg zu weit für die Widersacher, um, wenn möglich, die Botschaft der Gnade zum Schweigen zu bringen. Also es kamen sogar gesetzestreue Juden von Antiochien und Ikonion bis nach Lystra, um dort Unruhe zu stiften. Paulus musste während dieser ersten Missionsreise buchstäblich erleben, was Jesus Christus schon den Jüngern zuvor gesagt hat, bevor er ans Kreuz ging, bevor er diesen Sieg über die Hölle offenbar machte und sprach in Johannes 15, Vers 20, haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Also es ist was ganz Normales, was da passiert. Die Frage ist nur, wie handeln wir darin? Bleiben wir dennoch bei Jesus oder regen wir uns dagegen auf und versuchen, das Böse zu bekämpfen? Oder bleiben wir bei der Gnade? Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Paulus musste das jetzt bestätigen. Und was der Herr durch Ananias oder zu Ananias über nach damals noch Saulus gesagt hatte vor seiner Bekehrung, das traf auch ein. Ich will ihm zeigen, Apostelgeschichte 9, 16, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Also die Gnade schließt auch äußere Leiden mit ein. Ohne Leiden geht's nicht ab. Wer die Gnade für die Seele aufnimmt, wird äußerlich angefochten. Es war nicht nur ein Hinweis, du hast Saulus, meine Gemeinde verfolgt, jetzt kriegst du auch mal eins auf dem Hut. So ist das nicht. Sondern er war besonders begabt und ausgerüstet, der Apostel Paulus, dass er den Heiden das Evangelium sagen durfte. Und darum wurde er auch besonders angefochten. Je mehr jemand Jesus nachfolgt und im Reiche Gottes tätig ist, desto größer und stärker werden die Angriffe des Widersachers. Und das meinte hier der Herr. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Aber Paulus blieb beim Herrn. Wir könnten also auch sagen, wie viel er leiden muss um der Gnade willen, die Gott zur ewigen Veränderung des Menschen in Jesus Christus ans Licht gebracht hat. Paulus selbst konnte das gut nachvollziehen, wie sich jetzt die gesetzestreuen Juden gegen ihn verhielten, weil er selber so einer war. Er selber fühlte sich gedrängt, dem Christentum entgegenzustehen und alle, die Jesus bekennen, zu verfolgen. Sogar zu töten. Er konnte sie verstehen. Er musste sich nicht darüber aufregen. Er wusste ganz genau, die können gar nicht anders, denn nach dem Gesetz, so wie die Pharisäer es verstanden, schienen sie ja immer das Richtige zu tun. Das war absolut richtig in ihren Augen. Denn Paulus und alle, die ihm gleich das Wort verkündeten, verführte in ihren Augen die Juden, die Heiden, die Menschen zum Mehrgötterdienst. Er verführte sie in ihrem Verständnis zu einem zusätzlichen Gott neben Jahwe. Denn Christus, Jesus, sollte doch auch Gott sein. Und Götzendienst wurde mit dem Tode bestraft. An die Korinther schrieb er, der Apostel Paulus, später auch in 2. Korinther 5, Vers 19, Gott war in Christus, also noch wieder ein Gott. Gott war in Christus. Und als Jesus vor dem Hohen Rat gefragt wurde, bist du Christus, der Sohn Gottes? Ja, der bin ich. Na, jetzt haben wir das gehört. Er macht sich zu Gott. Getötet werden, ist doch ganz klar. Denn Götzendienst muss bestraft werden. Das verstand Paulus auch. Sie arbeiten nach ihrem Verständnis vollkommen richtig, aber ihr Verständnis ist falsch. Es ist stehen geblieben. Die Steinigung eines Israeliten war im Gesetz Gottes befohlen, wenn jemand, zum Beispiel Gott, fluchte oder lästerte. Er musste gesteinigt werden. 3. Mose 24, Vers 10 bis 16 lese ich mal. 3. Mose 24. Es ging aber aus, ein israelitisches Weibessohn, der eines ägyptischen Mannes Kind war. Also der Vater war Ägypter, die Frau war Israelitin. Und er ging aus unter den Kindern Israel und zankte sich im Lager mit einem israelischen Mann. Und er lästerte den Namen des Herrn und fluchte. Da brachten sie ihn zu Mose. Seine Mutter aber hieß Selomit, eine Tochter Dibris vom Stamme Dan. Und legten ihn gefangen, bis ihnen klare Antwort würde durch den Mund des Herrn. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Führe den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hände auf sein Haupt legen und lass ihn die ganze Gemeinde steinigen. Und sage den Kindern Israel, welcher seinen Gott flucht, der soll seine Sünde tragen, welcher des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen, wie der Fremdling, so soll auch der Einheimische sein, wenn er den Namen lästert, so soll er sterben. Das war in dem Herzen der Pharisäer. Und sie sagten, Paulus, er lästert Gott. Noch einen Gott neben unserem Gott geht nicht. Er muss sterben. Die Steinigung fand auch statt, wenn jemand einen anderen zu einem anderen Gott und Götzendienst oder Gottesdienst verführen wollte. Und das sahen sie auch, die Pharisäer, hier bei Paulus. Der verführt die anderen zu einem anderen Gottesdienst. 5. Mose 13, Vers 7 bis 11. Da heißt es: Wenn dich dein Bruder, deiner Mutter Sohn oder dein Sohn oder deine Tochter oder das Weib in deinen Armen oder dein Freund, der dir ist wie dein Herz, heimlich überreden würde und sagen, lass uns gehen und anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, von den Göttern der Völker, die um euch her sind, sie seien dir nahe oder ferne, von einem Ende der Erde bis ans andere, so willige nicht da rein. Und gehorche ihm nicht, auch soll dein Auge seiner nicht schonen und sollst dich seiner nicht erbarmen, noch ihn verbergen, sondern sollst ihn erwürgen. Deine Hand soll die erste über ihm sein, dass man ihn töte und danach die Hand des ganzen Volks. Man soll ihn zu Tode steinigen, denn er hat dich wollen verführen von dem Herrn, deinem Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause geführt hat. Eine klare Ansage. Klare Ansage. Und wenn jemand jetzt nun denkt, Paulus verkündigt einen anderen Gott neben unserem Gott, dann ist die logische Folgerung, wir müssen den zur Strecke bringen. Das wusste Paulus alles. Das Gesetz arbeitet hier gegen die Gnade oder ungehorsam gegen Eltern und somit Gottes Wort verlästern, wurde mit dem Tode der Steinigung bestraft. Ich lese dazu mal 5. Mose 21, Vers 18 bis 21, da heißt es, wenn jemand einen eigenwilligen und ungehorsamen Sohn hat, der seines Vaters und seiner Mutter Stimme nicht gehorcht, und wenn sie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter greifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Orts und zu den Ältesten der Stadt sagen, dieser, unser Sohn, ist eigenwillig, ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Schlemmer und Trunkenbold. So sollen ihn steinigen alle Leute der Stadt, dass er sterbe. Und sollst also das Böse von dir tun, dass es ganz Israel höre und sich fürchte. Klare Ansage, klares Gesetz. Und wer Gott dienen wollte im alten Bund, der achtete genau darauf, was die anderen gemacht haben. Das hat er gemacht. Tja, dann bleibt nur noch der Tod. Oder Ehebruch wurde mit Steinigung bestraft. 3. Mose 20, 10. Lesen wir mal. Wer die Ehe bricht mit jemandes Frau, der soll des Todes sterben, beide, Ehebrecher und Ehebrecherin, darum, dass er mit seines nächsten Frau die Ehe gebrochen hat. Klare Ansage. Hier verstehen wir eigentlich den Tumult. Wenn man aus dem Gesetz nur heraus Gottes Willen erkennen will und kann, muss man so handeln. Dann muss man auch die Christen als Lügner darstellen. Wenn man die Gnade Gottes nicht ergreift oder ergreifen kann, dann bleibt man ein Kämpfer gegen Gott und das Leben aus Christus. Weil der Satan die Juden gegen die vergebene Gnade in Christus aufbrachte, erkannten sie nicht, dass keine der todeswürdigen Taten, sei es beim Stephanus, den sie gesteinigt haben, bei Paulus, vorlagen. Sie dachten immer, sie haben Recht. Sie haben Recht, weil doch dieser Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Und Stephanus hat das auch erzählt. Und deswegen hatten sie Recht, ihn zu steinigen. Und Paulus redet das auch in allen Städten. Darum hatten sie das Recht, ihn zu steinigen. Ihnen aber, die verblendet waren, ist das widerfahren, was Gott durch den Propheten Jesaja gesagt hat, in Jesaja 29, was auch im Römerbrief Kapitel 11 aufgegriffen wird. Ich lese es mal aus Jesaja 29, Vers 10 bis 12. Der Herr hat euch einen Geist des harten Schlafs eingeschenkt und eure Augen zugetan. Eure Propheten und Fürsten samt den Sehern hat er verhüllt, dass euch aller Propheten Gesichter sein werden wie die Worte eines versiegelten Buches, welches man gäbe einem, der lesen kann, und er spräche, lies doch das, und er spräche, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Oder gleich, als wenn man's gäbe dem, der nicht lesen kann, und spräche, lies doch das, und er spräche, ich kann es nicht lesen. Gott hat ihnen gegeben einen Geist des Schlafs, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag, so schreibt es der Apostel Paulus später im Römerbrief. Also die Tat als solches, die die Pharisäer vornahmen, war in ihren Augen absolut richtig. Sie konnten es nicht anders erkennen. Warum Gott ihnen nun Augen des Schlafes gegeben hat, das ist individuell eine andere Sache. Aber zum größten Teil ist es deswegen, weil sie sich auf ihre eigenen Taten verließen und wollten durch das Gesetz gerecht sein vor Gott. Und dadurch waren sie so vereinnahmt von ihren eigenen Taten, dass sie die Gnade Gottes gar nicht erkennen konnten. Paulus wurde also nun gesteinigt, echt gesteinigt. Und zur Stadt hinausgeschleift. Sie dachten, der ist tot. Hätten sie das nicht gedacht, hätten sie noch ein paar Steine nachgeworfen. Für sie war jetzt der Fall erledigt. Wir können sagen, das Gesetz wollte die Gnade töten. Neid und Zorn, die trotz der Gesetzlichkeit nicht wegzutreiben sind im Menschen. Jemand kann noch so gesetzlich sein, aber die schlechten Eigenschaften kann er nicht damit wegbringen. Neid und Zorn. Sie brachen wegen der Entlarvung der Sünde im eigenen Leben, der Unvollkommenheit, über Paulus aus. Im 13. Kapitel haben wir in Vers 45 gelesen und ich habe es ja vorhin angesprochen, sie wurden voll Neides. Das Gesetz kann Neid nicht wegnehmen. Und Neid kommt zu einer falschen Handlung. Oder in Kapitel 14, Vers 2, sie entrüsteten sich und sie entrüsteten sogar die anderen Menschen um sie her, um gegen die Gnade aufzubringen. Das Gesetz lebt von der Selbstheiligung. Wer dem Gesetze folgen will, muss sich selbst, wir sagen salopp, an die Kandare nehmen und muss sich selbst verändern wollen. Aber der alte Mensch mit seinen sündlichen Verlangen kann nicht verändert werden durch sich selbst. Er kann nicht besiegt werden. Er muss etwas anderes empfangen, damit er nicht mehr zum Zuge kommt. Nur Gnade in Christus macht recht frei. Wir haben ja, und das hatten die Pharisäer ja gehört, in Kapitel 13, Vers 38, dass er sagte, Jesus ist jetzt gekommen, wozu? Damit ihr von dem, wovon ihr nicht loskonntet, jetzt loskommen könnt. Also hier wurde direkt angesprochen, ihr könnt ja durch Selbstheiligung von den Dingen, die euch niederdrücken, gar nicht frei machen. Aber jetzt ist der gekommen, der euch befreit davon. Diese Gnade in Christus macht richtig frei. In Johannes 1, Vers 17 lesen wir auch, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade, und da schließt sich auch die Wahrheit mit ein, die Gnade und Wahrheit ist durch Christum geworden. Das ist wahr. Gesetzlichkeit ist nicht wahr, ist ein Trug, ist ein Schein. Hier macht man sich etwas vor, was gut sei und doch nicht gut ist. Aber in Christus ist die Gnade und die Wahrheit, das echte Gute, hervorgekommen. Und im Römerbrief schrieb später der Apostel Paulus, in Kapitel 8, Vers 3, was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott und sandte seinen Sohn. Dem Gesetz unmöglich war. Die Gnade spricht siegreich, so wie in Epheser 4, legt nun ab den alten Menschen, erneuert euch im Geist eures neuen Geistes und Gemütes, zieht den neuen Menschen an, der von Gott geschaffen ist. Nehmt den an, lasst euch den schenken. Hört auf, euch selbst zu heiligen. Das spricht die Gnade. Wir sehen, dass es für Kinder Gottes keinen Kompromiss geben kann, wenn es um die Erlösung und Loslösung von Sünde durch Gnade geht. Kompromisse mit dem Gesetz oder der Welt heißt doch, aus der befreienden und erlösenden Kraft, die uns in der Gnade geschenkt ist, zurückfallen zu wollen in die Sünde. Darum sagt der Herr in Johannes 5, 15, Vers 4 zu den Jüngern, bleibt in mir, fallt nicht wieder zurück, bleibt in mir. Oder zu der Gemeinde zu Philadelphia, dieser Bruderliebe Gemeinde, Offenbarung 3, Vers 11, haltet, was ihr habt, haltet es fest, damit niemand eure Krone nehme. Bleibt in der Gnade. Hier geschah natürlich auch noch was ganz Wunderbares in Lystra. Paulus war gesteinigt, man dachte, er sei tot. Die Jünger aber, die das Evangelium kannten und die Gnade kannten, umringten ihn. Und sie beteten ganz gewiss zu ihrem Heiland und Herrn. Und sie konnten feststellen, die Gnade kann nicht besiegt werden. Das Gesetz konnte die Gnade nicht töten. Die Gnadenbotschaft. Denn Paulus stand wieder auf und ich bin oft über diese Stelle gestolpert und habe mich gewundert, welche geistliche Kraft in diesem Mann war. Er ging in dieselbe Stadt zurück, aus der er rausgeschmissen worden ist. wo er getötet, gerade getötet worden ist oder werden sollte, ging er zurück, wieder dorthin. Wie mächtig ist doch die Gnade Gottes, dass sie sogar angesichts des Todes wieder in die Höhle des Löwen gehen kann, unbeschadet. Das kann ja nur anzeigen, was auch im Hebräerbrief geschrieben steht, von der Gültigkeit der Gnade in Jesus Christus. Da heißt es nämlich im 10. Kapitel Vers 14, mit einem Opfer hat er, Jesus, in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. Mit einem Opfer. Das heißt, die Gnade ist so vollkommen, da braucht gar nichts mehr hinzugetan zu werden. Sie ist immer im Sieg. Sie ist immer im Recht. Sie überwindet alles. Und Vers 18, wo derselben Vergebung ist in Christus durch dieses eine Opfer, ist überhaupt kein anderes Opfer mehr nötig. Ist gar nichts mehr nötig. Sondern hier ist alles rein und heil. Der Herr bekannte sich also zu seinem Auftrag, den er Paulus und Barnabas gegeben hatte, und zu seinem Evangelium, zu der frohen Botschaft, die er selber ans Licht gebracht hat. Die Kraft des Evangeliums und somit die Befreiung vom Gesetz zeigt sich in der Liebe zu allen Menschen. Das ist die Kraft des Evangeliums. Liebe zu allen Menschen. Paulus kehrte zurück in die Stadt, aus der er geworfen wurde und getötet werden sollte. Liebe bangt nicht um ein Leben, sondern sie ist das Leben. Liebe bangt nicht um ein Leben, das Äußere, sondern sie ist das Leben. Und dieses Leben kann nicht getötet werden, denn Jesus ist das Leben, das nicht zerstört werden kann. In 1. Johannes 4, Vers 12 sagt der Apostel, wer den Sohn, wer das Leben hat, der ist gefestigt. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und dieses Leben, in Vers 11b heißt es, das ist ewig. Wer den Sohn hat, der hat ein Leben, das ewig ist, das kann nicht in der Zeit zerstört werden. Das heißt also, wer diese Gnade in Jesus Christus im Glauben angenommen hat, hat nichts mehr zu verlieren. Nichts mehr zu verlieren. Hier auch wieder fällt mir immer wieder ein, diese Stelle im Matthäus-Evangelium, wo der Herr zu den Jüngern sagt, na ja, wenn sie euch den Leib nehmen, danach könnt ihr gar nichts mehr tun. Ja, wenn sie euch den Leib, ja, wenn sie euch töten, so äußerlich, ne? Danach können die gar nichts mehr tun. Also macht euch nicht so viel Sorgen. Ja, ja wieso? Den bitte hier. Wieso? Du hast ein neues Leben. Ja, verstehen wir. Das klingt so für in unseren Ohren gar nicht so angenehm. Ja, wir wollen doch noch ein Stück leben, nicht? Mit dem Leib. Und der Herr sagt, na, wenn sie euch den nehmen, danach können sie nichts mehr tun. Denn das Eigentliche, was ihr habt durch mich, kann keiner kaputt machen. Ja? Das bleibt. Wir sind völlig aus der Furcht genommen. Deswegen steht ja auch in der Bibel, Furcht ist nicht in der Liebe. In dem neuen Leben gibt es keine Furcht. Denn die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Treibt sie aus. Also wir haben nichts mehr zu verlieren. Und das sollten auch als Ermutigung die Neubekehrten Gläubigen erkennen. Paulus und Barnabas zogen sogar am nächsten Tag weiter nach Derbe und verkündigten dieselbe Botschaft von der siegreichen Gnade Gottes über Sünde, Tod und Teufel. Wir fassen da zusammen, das Gesetz führt immer zum Tod, die Gnade dagegen zum Leben. Das Gesetz entlarvt die Sünde, aber die Gnade nimmt sie weg. Das Gesetz schlägt die Seele, Die Gnade aber heilt den Menschen. So wie das Gesetz vollen Anspruch auf den sündigen Menschen haben will, kann die Gnade auch nicht teilen. Jesus Christus sagte deshalb zu denen, die ihm folgen wollten: Wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Gnade kann nicht teilen. Entweder oder. Das heißt, wie Paulus sollen wir uns ganz auf Jesus Christus verlassen und stützen. Er bringt seine Gemeinde zu jeder Zeit und in jeder Situation durch. Auch in der heutigen, in unserer Zeit. Egal, was um uns herum tobt, Jesus bringt seine Gemeinde durch. Und das können wir auch anhand dieses Beispieles in der Apostelgeschichte sehen. Das Gesetz konnte die Gnade nicht töten. Gott bleibt der Lebendige.